1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Vom Saulus zum Paulus. Atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start again. When the markets drop, if the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. And as they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. What if there's nothing, no pot of gold to find, only the blind leading the blind? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's break it down. Manage our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts, whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountaintop, somebody with a skinhead crop is thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by these worries? Vom Saulus zum Paulus. Der gerade gehörte Mann hat mit dem Thema der Sendung im Grunde rein gar nichts zu tun. Einerseits. Andererseits, Es gibt schlechterdings keine Sendung, in welcher er fehl am Platz sein könnte. Billy Bragg. Sein neues Album, soeben erschienen, produziert vom Amerikaner Joe Henry. Es heißt Tooth and Nail. Ostern steht vor der Tür. Lasst uns also bitte auch über die Bibel reden. Und um eins von vornherein klarzustellen, man kann zu ihr ja stehen, wie man will. Aber, dass sie unsere Alltags- und Umgangssprache mit zahlreichen ihr entliehenen Redewendungen bis heute prägt, das dürfte wohl unbestritten sein. Beispiel. Person X will einer Person Y aufs Maul hauen und soll das begründen. Muss sie nun eine umfangreiche Vorgeschichte präsentieren? Der hat damals, und dann habe ich, und dann hat er, und dann wieder habe ich, so in der Art? Nein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das reicht, und jeder weiß, was gemeint ist. Ohne die Bibel wäre unsere Sprache vermutlich fürchterlich kompliziert. Nehmen wir zum Beispiel auch die Liebe. Wie bloß die kurz und bündig so beschreiben, dass wir anderen damit nicht schon vorzeitig auf die Nerven gehen. Der Bibel sei Dank, wir sind ein Herz und eine Seele. Damit ist doch alles gesagt. Vom Saulus zum Paulus. Diese Redewendungen freilich werden womöglich nicht alle kennen. Kein Wunder. Es gibt auch eher selten Anlass, sie anzuwenden. Mir persönlich begegnete diese Wendung erstmals als Teenager. In der örtlichen Tageszeitung wurde damals das Konzert einer britischen Band angekündigt. Überschrift des Artikels: Vom Saulus zum Paulus. Ich mochte diese Überschrift aus drei Gründen. Erstens, sie war griffig. Zweitens, sie hatte einen Reim. Und drittens, ich hatte damals nicht die geringste Ahnung, was überhaupt gemeint war. Du bist schön, pretty baby. Wunderschön, pretty baby. Du bist jung. Viel zu jung, um zu weinen. Sag dein Boy auch goodbye, dann lass ihn gehen und verzeih. Nur keine Tränen, gib ihn frei, pretty baby. Weine nie, pretty baby, tu das nie. Pretty baby, eines Tags wird für dich die Sonne scheinen. Liebe kommt, Liebe geht, seit sich die Welt um uns dreht. Es ist im Leben nie zu spät, pretty baby. Glaube mir, irgendwann klopft das Glück an deine Tür und es will zu dir. Und die Welt, die vorher für dich so einsam, so leer, ist voller Zauber ringsumher, pretty baby. Pretty baby, wunderschön, pretty baby. Du bist jung, viel zu jung, um zu weinen. Sag dein Boy goodbye, dann lass ihn gehen und verzeih. Nur keine Tränen, gib ihn frei, pretty baby. etwas mehr als 10 Jahre liegen zwischen diesem und dem davor gespielten Track. Geschrieben und übrigens auch gebrochen deutsch gesungen den ersten hat beide der Brite Manfred Mann, Keyboarder. Nicht zuletzt sein zunehmendes Arsenal an Synthesizern führte ihn in den 70er Jahren fort von griffigen Charts-Erfolgen wie Haha, Sad the Clown hin zu epischen und oft uferlosen Reisen in die Welt des sogenannten Progressive Rock, Prog Rock. Manfred Mann's Earth Band. Genau die hatte der Verfasser des damaligen Artikels gemeint. Vom Saulus zum Paulus. Eine drastische Kehrtwende. Und eben nicht eine maßvolle Veränderung, eine gemächliche Entwicklung. Nein, ein harter Break. So, als wäre James Blake urplötzlich Sänger einer Thrash-Metal-Band. Oder so, wie in Saulus, wenn man den biblischen Ausführungen folgt, tatsächlich erlebte diesen Break. Er, der anfängliche Christenhasser, Zitat aus der Bibel, schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, Zitat Ende. Und wünschte sich nichts mehr, als christliche Frauen und Männer in Damaskus zu fangen, um sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Doch dann passierte es. Kurz vor Damaskus umleuchtet ihn ein Licht. Saulus fällt auf die Erde und hört eine Stimme, die von Jesus. Saulus erblindet und trinkt und isst 3 Tage lang nichts. Dann erscheint der Jünger Hananias und legt die Hände auf ihn. Saulus kann wieder sehen, er trinkt und er isst auch wieder. Und er lässt sich taufen. Er ist bekehrt. Thank you. Wann immer die Rede auf Fleetwood Mac hier im Doppelpack kam oder kommt, immer erkundige ich mich, meinst du die Alten oder die Neuen? Saulus oder Paulus? Die alten Fleetwood Mac, das sind die Anfänge der Gruppe als Bluesband und mit dem Ausnahmegitarristen Peter Green als eigentlichen Kopf. Nach dessen Weggang wandelte sich die Band zur Pop- und Softrock-Gruppe mit Rumors, dem Album von 1977, als Meilenstein der bis heute währenden Karriere. Fleetwood Mac sind für mich eine der erstaunlichsten Bands überhaupt. Peter Green übrigens verweilte nach seinem Ausscheiden eine Zeit lang in der Psychiatrie, arbeitete als Friedhofsgärtner und hatte zu Fleetwood Mac-Zeiten wohl allen Ernstes gefordert, die Tantiemen der Band wohltätigen Zwecken zu spenden. Eine Art Jesus also, und damit zurück zur Bibel. Vom Saulus zum Paulus. Die verbreitete Annahme, Saulus habe sich nach seiner Taufe als Zeichen seiner Bekehrung Paulus genannt, ist offensichtlich übrigens falsch. Vielmehr ist Saulus die lateinische Entsprechung von Paulus. Und wir reden hier von einem Mann, der auch ganz offiziell als Paulus von Tarsus geführt wird. In der Bibel heißt es an einer Stelle, Saulus aber, der auch Paulus heißt. Insgesamt eine zugegebenermaßen etwas komplizierte Geschichte, zumindest für mich. Sonderlich bibelfest bin ich ja nun einmal nicht. Besten Dank in diesem Zusammenhang an eine nette Dame der evangelischen Kirche, die ich gestern rein zufällig im 1Live-Quartier traf und die mir entscheidende Hinweise gab. BibleServer.com, die Bibel im Netz, mit Suchfunktion. Großartig. Und so kann ich vermelden, dass meine Recherchen mich auch hin zu einer Insel geführt haben, die derzeit aus den Nachrichten nicht wegzudenken ist, Zypern. Am 8. Februar 1987, ein Sonntag, erscheint im britischen Observer eine Konzertkritik verfasst von der britischen Radiolegende John Peel. Peel hat gemeinsam mit etwa 50 weiteren Besuchern wenige Tage zuvor im King's Head, einem Laden im Londoner Stadtteil Fulham, die Stupids, zu Deutsch die Schwachköpfe, eine deutlich Beastie Boys beeinflusste Band aus Ipswich, beobachtet. Besonders ins Auge gefallen ist ihm dabei der Drummer der Band, ein gewisser Tommy Stupid. Peel schreibt, er könne sich an keinen durchgeknallteren Typen hinter der Schießbude erinnern, seit ihm Peel erstmals Animal aus der Muppet Show vor die Augen gekommen sei. Dieser Tommy Stupid habe nach nahezu jedem Song die Anwesenden wüst beschimpft und als Bastards beleidigt. Die wiederum hätten zur Bühne gerufen, er solle das Maul halten und schneller spielen. Was Tommy Stupid sich wohl zu Herzen genommen haben muss, bis heute. Vom Saulus zum Paulus. Aus Tommy Stupid nämlich wurde später Clute. Bittere Ironie des Schicksals, der letzte von John Peel vor seinem Tod gespielte Titel im Radio war ausgerechnet einer von Clute, den wir hier im Hintergrund noch hören, bürgerlich Tom Withers. Einer aus dem Album No One's Listening Anymore, der Titel Time for Change. Zeit für Veränderung, also für Wechsel. Vom Saulus zum Paulus, von der gegängelten Boygroup zum wahren Pop-Titan, Robbie Williams, Justin Timberlake. Gemeinsam mit Barnabas kam Paulus, Saulus, damals auch nach Zypern, um das Wort Gottes zu verkünden. Der Statthalter, ein Mann namens Sergius Paulus, wollte die beiden sehen und ihren Worten lauschen. Er war neugierig. Doch es gab da auf Zypern zu jener Zeit einen bösen Zauberer, Elymas, so sein Name. Und der wollte verständlicherweise das Treffen des Statthalters mit den beiden Verkündern verhindern. Doch Paulus knöpfte sich den Zauberer vor. Du Sohn des Teufels, voll aller List und Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Genau so soll er sich geäußert haben. Und dann geschah das Übliche. Der Zauberer wurde natürlich blind. Das wiederum beeindruckte den Statthalter sehr. Er wurde auf der Stelle gläubig und, Zitat bibleserver.com, verwunderte sich über die Lehre des Herrn. An dieser Stelle ließe sich vermutlich trefflich darüber streiten, inwieweit das Vertrauen in Banken zum Beispiel das, Achtung, blinde Vertrauen und das nicht nur auf Zypern, den damaligen Faden bis ins Hier und Jetzt weiterspinnt. Aber dies ist nicht wirklich eine Bibelstunde. Insofern sollten wir sehen, dass wir endlich weiterkommen. Right about now. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. Vom Saulus zum Paulus, Fatboy Slim, Big Beats, Blockrocking Beats, 90er Jahre. Drehen wir die Uhr auch nur ein schlappes Jahrzehnt zurück und wir hören Fatboy Slim alias Norman Cook als Bassist einer Band, deren hintergründiger Humor damals immer wieder gerne auch Vergleiche mit den Smiths hervorrief. Wohl kein Albumtitel in der gesamten Geschichte der Popmusik hat den immer wieder gerne beschworenen Konflikt zwischen Metropole und Provinz, zwischen Stadt und Land so humorvoll und brillant verdichtet auf den Punkt gebracht wie das damalige Debütalbum der House Martins. Um die nämlich geht es. Der Titel damals bestand aus nichts weiter als dem Resultat einer fiktiven Fußballpartie zwischen London und Hull. London nil, Hull 4, 0-4. Ein glatter Auswärtssieg des Außenseiters also. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never real again. Don't believe it, oh no, 'cause it's never real again. No, oh, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps, overgrown by muscle, he's awesome. controls all the minds, and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe her. What a good place to be. Don't believe her. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe her. Oh no. Cause it's never been happy for me. Don't believe her. Don't believe her. Don't believe her. Don't believe Lande nil, hall vor. Das alte Album der Haus Martins, das uns hier zumindest für Momente in den Bereich des Fußballs führt. Vom Saulus zum Paulus. Der Bielefelder Jahrhunderttrainer Ernst Middendorp wurde einmal gefragt, wie viel seiner Mannschaft Arminia Bielefeld am Ende zum Sieg gefehlt hätte. Er sagte daraufhin sinngemäß, für die korrekte Beantwortung dieser Frage gebe es keine Maßeinheit wie etwa Liter oder Zentimeter. Eine fantastische Antwort. Und das sage ich ohne jede Ironie. Vom Saulus zum Paulus, auch die Antwort auf die Frage, wann und ob überhaupt sich jemand vom Saulus zum Paulus gewandelt hat, kann sich natürlich nicht auf empirisch messbare Daten stützen. Und der durch die Bibel vorgezeichnete Weg vom Bösen, vom Schlechten hin zur Erkenntnis, zum Guten, trifft es in den allermeisten Fällen natürlich nicht punktgenau, wenn es um musikalische Saulus- und Paulus-Belange geht. War Bob Dylan zunächst ein Heiliger und später vom Teufel besessen, nur weil er zur elektrischen Gitarre griff? Natürlich nicht. Oder nehmen wir, Pause habe ich hier aufgeschrieben, oder nehmen wir Peter Maffay. War er verblendet als Schlagersänger? Geläutert als Rocker? Nein, meine Meinung. Jein, werden einige seiner Fans womöglich sagen, die ihn heute mehr mögen als während seiner Schnulzenzeit. Wobei schon klar ist, böse beginnen und gut enden, das kann jedes Märchen, jeder Film, jeder von uns. Das ist nicht so schwer. Aber gut starten und böse enden, das ist ein ganz anderes Kaliber, eine ganz andere Hausnummer. Und wenn wir noch einen Moment lang im Bereich deutscher Musik verbleiben, so bin ich, was diesen Weg betrifft, vom vermeintlich Guten zum vermeintlich Bösen, auf nur ein wirklich griffiges Beispiel innerhalb der deutschen Pop- und Rockmusik gestoßen. Saulus zum Paulus. Die deutsche Rockband Wallenstein aus Mönchengladbach begab sich mit ihrem pompösen Art Rock zu Beginn der 70er Jahre zunächst unter die Fittiche des damals allgegenwärtigen kosmische Kuriere-Visionärs Rolf Ulrich Kaiser und dessen Label Pilz. Wallenstein. Ob nun mit dem Debütalbum Blitzkrieg 1971 oder aber hier dem Zweitling Mother Universe 1972, das war deutscher Underground Rock. Ende der 70er Jahre tauschte der Kopf der Band, Jürgen Dollase, das komplette bisherige Bandpersonal aus. Der Kurs mit neuen Musikern war wesentlich gefälliger, führte mit dem Lied Charlene sogar in die Charts, trug aber immer noch eben diesen Namen, Wallenstein. 1982 dann passierte, was eigentlich nicht passieren kann, möchte man denken. Der Wallenstein-Sänger Kim Merz nämlich verließ die Band und wandelte sich, zumindest kurzzeitig, zum Schlagerstar. Vom Saulus zum Paulus oder aber, je nach Sichtweise, auch umgekehrt, vom Paulus zum Saulus. Unfassbar und vor allen Dingen vermutlich einmalig. Wirklich alles gebe ich dafür her. Oh, ich dafür her. Ja, alles gäb ich dafür her. Wär ich jetzt der Typ neben ihr oder noch viel besser, käm die Kleine gleich mit zu mir. Vom Saulus zum Paulus, Kim Merz, der später übrigens auch den Wolfgang Petri-Hit Wahnsinn geschrieben hat. Sollte es allerdings möglich sein, dass der ein oder andere gerade bei sich dachte, na so schlecht ist der Song, der hier läuft, nun auch wieder nicht. Zumindest lässt sich dazu gut grinsen. Der Typ neben mir, wobei das Lied auf dieser Welle im Grunde, seien wir ehrlich, nichts zu suchen hat. Und mit normal menschlichen Anstrengungen auch ganz sicher nie hier gelandet wäre. Nur mit Hilfe der Bibel ist es letztlich möglich, Songs wie diesen hier auf 1Live zu platzieren. Gott sei Dank. Schließen möchte ich mit einem Mann, dessen Weg von Tschechien über München bis nach New York sich so ungewöhnlich und einzigartig darstellt, dass man fast glauben könnte, der bereits einige Jahre zurückliegende Culture Candela-Hit Hammer hätte in Wahrheit ihm gegolten. Dem Pianisten Jan Hammer, eigentlicher Name übrigens Hammer, mit einem M und dann sofort einem R darauf. Hammer war zu Beginn der 70er Jahre an den bis heute wichtigsten sogenannten Fusion-Alben beteiligt. Heute würde man statt Fusion wohl von Crossover sprechen. Jazz traf Rock. Hammer begleitete den Ausnahmegitarristen John McLaughlin und dessen Mahavishnu Orchestra ebenso wie den Drummer Billy Cobham und dessen Genre-Meisterwerk Spectrum aus dem Jahr 1973. Ein Jahrzehnt später und dem ehemaligen Sideman und seinen nun eher soften Soundtrack-Schmeicheleien jubelt ein Millionenpublikum weltweit zu. Stichwort Miami Vice. Ein unfassbarer Sprung. Weit mehr als ein Quantensprung. Ich würde sagen, ein Hammersprung. Und gute Nacht, frohe Ostern. Alles Liebe, alles Gute.